Yes, I know it went too fast, but you can't keep living your life. In der Blockbuster, Hefner sitzt im Kino bei irgendeinem Streifen von Quentin Tarantino. Im Under Armour Shirt mit Popcorn in der linken, Softdrink in der rechten, es gibt gar nichts, was ihn stört. Lächelt vor sich hin, grübelt nach, blickt zurück, merkt, diese graue Welt ist gespickt mit bisschen Glück. Denn er denkt daran, an die sagenhafte Zeit mit seinen besten Jungs. Oh Mann, wie war das geil? Wisst ihr noch, wie es damals war? Der Weg nicht schwer, Gießen-Wisseck, eine Strecke, die Nächte legendär. Nach den Kiesweg flitzen, Shell-Tanko und Schnappes kaufen oder Silvester mit ein paar Böllern auf der Gasse saufen. Krasser Haufen, ein paar Jungs, die auf das Leben kacken, Model Ranger Crew auf dem Rücken unser Trainingssachen, Fehler machen und dann aber aus denen lernen, das ist nur ein kurzer Blick tief in unseren engsten Kern. Durch das Leben mit einem trotteligen Gang, fragen uns dabei, wann fängt das Wochenende an. Nehmen dann zum Spaß eine Flasche Wodka an uns ran und rennen los, stets mit dem Koffer wie sie dann. Denn auf dem Weg zum Hessenmeister bleibt man kleben wie auf fettem Kleister. Was uns stärkt, dann einfach Pfeffer, weißer guter Schlaf und Leistungssport. Einfach fort, langer Urlaub irgendwo, fern an einem heißen Ort. Raus aus dieser kleinen Stadt, zu siebt in einem Truck. Alles leicht gemacht, ein, zwei Bad im Eilpark. Kein Plan, was als nächstes kommt, kein Weg umsonst. Ich berichte live on air, nur für euch in jedem Song. Der Soundtrack für eine Gruppe voller Model Ranger. Also löscht den Durst mit dem Schluck aus einem Wasserspender. Muss den Pfad mir ebnen, den Pfad zum Garten Eden, wo Milch und Honig fließen, reite ich auf Fabelwesen. Großstadt, heiß wie noch nie, häng ab bei Starbucks mit einem Eisshaken-Tee. Und ich weiß noch nicht wie, sie Spasten, die in einer Ecke sitzen, selber ernst nehmen können, wenn sie dauernd auf ihr MacBook tippen. Bloß am iPhone hängen Spiegelreflex, um den Hals, in der Hand ein kleines Bierchen von Beck's. Es ist Viertel nach sechs, verdammt, nun bin ich startbereit. Alles klar, soweit, ja jetzt ist endlich Partyzeit.